aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Alleine an den Rand gedrängt. Ohne Freunde, Unterstützung. Hat sich ein alter Mann erhängt. Ohne Freunde, Unterstützung. Hat sich ein alter Mann erhängt. Depression und Not, Depression und Not haben diese Menschen umgebracht. Wie viele müssen noch sterben? Wann wird endlich nachgedacht? Depression und Not, Depression und Not haben diese Menschen umgebracht. Wie viele müssen noch sterben? Wann wird endlich nachgedacht? Gehen sie auf den Strich. Doch ihr Leid ist jetzt vorbei. Es gab sich den goldenen Schuss. Doch ihr Leid ist jetzt vorbei. Es gab sich den goldenen Schuss. Depression und Not, Depression und Not haben diese Menschen umgebracht. Wie viele müssen noch sterben? Wann wird endlich nachgedacht? Depression und Not, Depression und Not haben diese Menschen umgebracht. Wie viele müssen noch sterben? Wann wird endlich nachgedacht? Er tränkt sein Leid in Alkohol. Jetzt springt er von der hohen Brücke. Denn sein Leben war so hohl. Jetzt springt er von der hohen Brücke. Denn sein Leben war so hohl. Wie viele müssen noch sterben? Wann wird endlich nachgedacht? Depression und Not, Depression und Not haben diese Menschen umgebracht. Wie viele müssen noch sterben? Wann wird endlich nachgedacht?